Kabelsalat. Kabelsalat. Jo. Kabelsalat. Kabelsalat. Ihr Sabberlut, ich hab die Faxen erfunden. Ein Tabakzug und ein Schnaps dazu oder ein Schachzug. Mach's gut, hey, in Sachsen wird's dunkel. Kaffeesatz, ein Kaffeetalismus und ein Sandhandschuh. Kaffeewand, Malismus und Clint Eastwood sitzt gut. Ich rasier mich im Spiegel eines Schriftzugs. Hier lebt man bewegt und das trifft inzwischen auch mit auf dich zu. Ich will kein Amalgam mit dem Fahrrad zum Zahnarzt fahren. Ich will auf Sparkassen sparen. Und Steuern sollen steuern wie ein scheiß Lenkrad, der denkt und aus der Konsequenz die Stimme eines Mensch hat. Ein bisschen Talent am Kragen von seinem Hemd hat, wo sonst einer nur Senf hat. Ein Spannbett und ein Laken, eine Ansteck und ein Nadel, ein kleiner Haken an der Nase. Ich bin Alfred der Achte und plane seit Jahren, dass ein Aufstand der Kauflandwagen beitschen werden die euch, ey. Mit rausgerissenen Kabeln, batsch, batsch, batsch, ey. Ab an die Kasse hier, Menschen wiegen. Los, ab. Entschuldigung, der Mensch da, den können Sie nicht wiegen. Der ist zu leicht für die Waage. Oh, schade. Ja, warten Sie, ich helfe Ihnen. Würde ich schnell die Ohren, die übers Feld ziehen hier. Ja? Batsch, batsch, batsch. Die Rolle soll hier nicht das Geld spielen. Es ist der Aufstand der Kauflandwagen und Hunde müssen draußen warten, es hat sich nichts geändert. Nur der Typ hinterm Lenkrad und Steuer ist jetzt ein neuer, halber Mensch, halb Maschine. Alfred der Siebte und der Achte ist seine Waffe, doch eher sein Bruder, ey. Ein typischer Loser, ja, dafür war immer ganz schön ruhig, der Kollege. Naja, ist aber Loot. Macht ja nichts so. Und der Wissenschaftler sagte, ich hab ja nur das erfunden, was Spaß macht. Was ihr draus macht, das ist dann mein Nachlass. Mein Alibi ist allglatt. Und ein weiser Mann sagte mal zu mir, Jabba, Jabba da hat, kurzum, was für ein Kabelsalat hat die Menschheit da gemacht. Die ganze Zivilisation, ein einziger Kabelsalat. Doch irgendeiner knabberte irgendwann irgendwo irgendein Kabel ab in diesem Kabelsalat. Und dieses Kabel kabelte sich ab von diesem Kabelsalat und peitscht nun unaufhörlich Sklaven an Wagen in Filialen. In vielen Filialen. In wie vielen? In allen. Ihr habt gewählt, Leute. Es waren Wahlen.